Heute mit dabei Marc als der Hexer. Und das zu unserem 7-Jährigen. Ja, und außerdem gibt es ein lustiges Slogan-Raten. Also dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und ich habe heute wieder das Vergnügen, mit dem Mann, der eine einfache Ja-Nein-Frage in ein dreibändiges Hörbuch verwandelt. Er ist der Einzige, der beim Scrabble nur mit dem Wort eigentlich gewinnt. Er hat mehr Theorien als die Humboldt-Uni und mehr Meinung als Ahnung. Hier ist die menschliche Enzyklopädie für Dinge, die keiner wissen wollte. Hi René. Oh, da bin ich jetzt überrascht. Ich dachte gerade voll, du kündigst Marc an. Ja. Habe ich dich ja in eine Falle gelockt. Dann erstmal hallo und herzlich willkommen. Und ich hatte gedacht, Stefan schreibt die Ankündigung selber und ich lasse dann nicht die KI schreiben. Tja. Es läuft hier nichts nach Plan. So ist es. Also, da draußen an den digitalen Empfangsgeräten, ihr habt schon gehört, der Marc ist heute auch dabei und der hat heute eine ganz besondere Aufgabe, denn er wird die Gratulation jetzt durchführen. Oh ja. Marc, schön, dass du wieder mit dabei bist. 185. Folge heute am 4. März. Welches Jahr? 2026. Das ist absolut richtig. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Stefan, von dir kriege ich ja direkt immer gar nichts mit. Es kommt dann immer nur über den Umweg von René, aber das macht das überhaupt nichts. Ich bin auch hier. Ich freue mich trotzdem sehr, dass du dabei bist. Mensch, dass du es wieder geschafft hast. Einwandfrei. Stefan, der ist ja hier die Bank. Das muss man einfach mal an der Stelle erwähnen. Der ist ja immer dabei. Unersetzlich. Ja. Unersetzlich. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also, wie soll ich sagen, wir kriegen ihn einfach nicht aus der Sendung gedrängt. Ja, genau. Nee. Aber nichtsdestoweniger, herzlichen, wie sagt man, Glühstrumpf hier. Ja. So, hallo, hallo, lieber Stefan. Genau. Und an euch da draußen, teilen, liken, abonnieren heißt das Spiel. Und die Glocke drücken. Wir nennen es, ja, wie nennen wir es denn heute? Erwin? Nee, wir nehmen den normalen Namen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Ja. Empfehlen Sie uns weiter, es lohnt sich, zumindest für uns. Nicht wahr, René? Sag mal, ist aus mir nicht geworden? Nee, Marc, du hast was vergessen. Ah? Die Kondolenz. Ja. Ja, was, worum geht's denn? Ja. Hast du nicht dran gedacht? Also René weiß es, ich weiß es auch. Natürlich. Nee, ich weiß es nicht. Gut, dann gar nichts. Helfen wir dir mal auf die Sprünge. Ja. Was war am 4. März 2019? Ja. Genau. Siehst du, und da kommt auch schon das, was ich bestellt habe. Schauerangriff. Genau. Ein Schraubhuber. Ja. Und ihr merkt, heißen jetzt Kelly Hopter. Wir sind wieder draußen, weil wir haben ein bisschen coole Atmosphäre. Wir haben uns mal rausgewagt, auch wenn Frühling ist, aber naja, die Sonne. Wir frieren uns den Arsch ab. Nennen genau. Die Dinge beim Namen. Ja. Marc ist hier im Wintermantel. Marc hat gesagt 12 Grad. Ach Quatsch. Ja. Ach Quatsch. Aktuell haben wir 10. Unter deiner Jacke vielleicht. Aktuell 10 Grad. Ja. 14 waren es mal irgendwann am Tage. Vermutlich es war heute Sonne. Herrlicher Sonnenschein, muss aber man einfach sagen. Stefan, bringen wir erstmal einen Gedanken zu Ende. Ja. Ich will jetzt wissen, was haben wir denn am 4. März 2019? Ne, da war die erste Folge der aktuellen Staffel. Ah. Und das ist heute auf den Tag 7 Jahre her. 7 Jahre, überleg mal. Krass. Und wir haben noch auch ein anderes Jubiläum, nämlich das Ursprungsjubiläum. Das ist am 6. März. Ja, wie viele Jahre? Das Blog-Jubiläum, ja. Exakt 20 Jahre, krass. 2006. 20 Jahre. Ist irre? Groß geworden seid ihr. Ja, alt geworden. Jener wie der andere. Ne? Ja, haben wir mit 14 schon gemacht. Ich sag's dir. Also durften wir eigentlich gar nicht, ne, weil wir unter 18 waren und so. Ja. Aber ja, also irre, wenn man die Zahlen sieht. Und ich muss immer wieder sagen, auch die Corona-Jahre fehlen mir einfach in der Zeitrechnung, weil ich die... Ach, ich dachte, die fehlen dir. Nee, die fehlen mir in der Zeitrechnung. Man nennt so 2019. Ach, 7 Jahre ist das schon her. Ist doch irre, oder? Absolut. Und in der Zeit 185 Folgen, regelmäßig, alle 2 Wochen, ohne Ausnahme, plus eine Sonderfolge. Na? Also, nee, wir hatten schon mehrere Sonderfolgen. Wir hatten eine Spezialfolge, die René mit der, was war das, Microsoft Scam war das, ne? Ja, ja. Ach schön, sind wir gleich bei Betrug. Ja. Ja. Kann ich gleich dazu sagen. Ja, gerne. Frag mich doch erstmal, wie meine letzten 2 Wochen waren. Ja, also erstmal von uns allen herzlichen Glückwunsch und ich kann es auch nochmal, ich habe es rausgesucht, ich muss es schnell nochmal finden. Ich kann auch sagen, ab wann Marc dabei war. Weil da kann er sich wahrscheinlich auch nicht dran erinnern. Zahlen, Daten, Fakten. Willkommen bei der Stefan-Show. Ja, ist ja auch interessant. Wir wollen ja nicht nur, wir wollen ja auch Fakten. Genau. Nein. Also in Folge 35 bist du das erste Mal aufgetreten. Das ist so richtig. Als Mitmacher und irgendwann wurdest du dann Sidekick. Zum Therapeuten. Ja. Ne? Und dann habe ich ungefähr 200 weitere Titel und Spitznamen von René und richtig. Dir bekommen. Ja. Und irgendwann hast du festgestellt, dass du selber eine Therapie brauchst, ja. seit mit uns zusammen. Und irgendwann ist ich René. Ich bin eure Therapie, so ja. sieht es aus. René und mir ist irgendwann aufgefallen, hä, der ist ja jetzt in jeder Folge dabei. Das ist ja gar kein Gast. Ja, genau. Mehr. Ach du Scheiße, den werden wir ja nicht mehr los. Genau. Ja. Und so du? Ist das. Ja, aber René, wenn du schon dabei bist, erzähl doch mal, wie waren deine letzten beiden Wochen? Wir sind sehr neugierig. Das ist gar nicht so und viel versuch gewesen. Uns nicht zu betrügen. Nee, ist gar nicht so viel gewesen. Aber ich war unterwegs gewesen am Wochenende im Kaufland. Kaufland. Und es war in so einem Telekom-Stand. Ja. Und du weißt ja, wie die Leute sind. Wie die Geier stürzen sich auf ein. Ja. Und fing dann an, ja, hier, seid ihr bei der Telekom? Ja, ja. War die falsche Antwort. Da dachten wir, haben wir unsere Ruhe. Wie lange seid ihr denn schon? Boah, seit Ende der 90er? Seit übermorgen, glaube ich, sind es drei Tage. Und dann kriegt ihr ein Geschenk. Hm. Wie, wir kriegen ein Geschenk? Nee, ihr seid so lange und treue Kunde, kriegt einen Bonus. Da ist ein Bonus vorgesehen. Hm. Kann ich euch mal kurz zeigen? Na los, erzähl mal. Und Kundenfänger. Zwar ist es so, ab nächsten Jahr, ab April diesen Jahres, sorry, werden alle Telekom-Verträge um 2 Euro teurer. Mhm. Stefan nickt. Das betrifft, und da haben wir gesagt, sicher, auch Handyverträge? Ja, ja, alle Verträge. Gib mal deine Daten, ich guck kurz nach. Guck danach. Ja, ja, hier, ihr habt 5 Verträge wegen Zusatzkarten und so, ne? Das sind dann 10 Euro, die es teurer wird. Und weißt du was? Für die 10 Euro kannst du jetzt auch einfach ein Upgrade machen auf Unlimited und dann kommst du bei 0 eben raus und die Erhöhung bleibt dir auch erspart. Sicher? Ganz einfach. Ja, wirklich so. Hier, sehe ich doch. Ich sage, bist du sicher? Wird es nicht irgendwann dann teurer und erhöht sich? Nee, nee. Ich sage, schick zu, wir bestätigen das. Nee, können wir gleich hier machen? Ich sage, wirklich? Ja, aber steht doch hier alles. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können ja zur Not widerrufen, wenn es nicht stimmt. Ja, Ende vom Lied, das stimmt natürlich auch nicht. Mhm. Und natürlich gleich alles wieder rückabgewickelt, ne? Mhm. Und das Ganze ist jetzt eine halbe Woche her. Und, vom Anwalt. Jetzt haben wir heute erfahren, nicht mit Rückabwicklung, ja. weil der Typ, der die Rückabwicklung am Telefon gemacht hat, das kann man gar nicht telefonisch machen. Mhm. Aber er sagte, ja, habe ich jetzt alles rückabgewickelt. Ja, ist doch scheiße, ey. Da vertraust du so einem großen Unternehmen. Also wir haben es jetzt offiziell rückabwickelt. Sowas kenne ich nur von Vodafone. Ist doch kacke. Und da brauchen die sich nicht wundern, dass man schon so voreingenommen ist bei Straßengeschäften. Und weißt du, soll ich euch was sagen? Am Telefon wurde uns jetzt auch verraten, wie viel Geld der Typ für die Unterschrift bekommen hat. Ja. 1,80 Euro. Ja. Und wahrscheinlich sogar, obwohl es rückabgewickelt wird. Also storniert. Mhm. Hatte ich meine Telekom-Story schon mal erzählt? Nee, aber da wollte ich jetzt den Boden ebnen. Ja, den Bogen spannen. Den Spannungsbogen spannen. Nein, also ich habe zwar kein Straßengeschäft gehabt, aber also ich bin ja auch mit Festnetz und Mobilfunk bei der Telekom. Und, dein Vertrag wird teurer. Festnetz sein. Wird teurer, 2 Euro. Hast du eine Mail bekommen? Nein. Kann ich dir auch gleich sagen, warum. Und als ich letzte Mal kündigen wollte, habe ich halt versucht anzurufen. Mache ich ja meistens so, ne? Bevor die 2 Jahre auslaufen, rufe ich da an, sage hier, ich will kündigen, habe da ein gutes Angebot für mich. Ne? Und der Typ wollte mir unbedingt das Fernsehen aufschwatzen, wo ich ihm gesagt habe, ja, schön und gut, aber ich brauche das nicht. Brauchen Sie mir nicht auch schwatzen, ne? Und weil ich dann noch gesagt habe, okay, kriegt man da irgendwie einen Rabatt oder so? Und er meinte, ja, nur wenn ich Fernsehen nehme, kriege ich noch einen Rabatt, ne? Wenn ich nur das Internet nehme, nicht. So, und da habe ich gesagt, okay, geben Sie mir 48 Stunden Zeit, wir können in 2 Tagen nochmal telefonieren, rufen Sie mich an und dann sage ich Ihnen die Entscheidung so. Und einen Tag später ruft mich die Kundenrückgewinnung an, also ganz unabhängig von dem Gespräch. Und der habe ich das erzählt und die meinte, ja na klar, kriegen Sie nur das reine Internet, wie Sie wollen und natürlich auch mit einem guten Rabatt, ist alles kein Problem. Ne? Und da dachte ich auch, na toll, man muss also wirklich nur den richtigen Mitarbeiter sprechen, dann klappt das auch. Ja. Und das war dann auch super und mittlerweile ist es so, weil ich auch ja sehr lange dort bin, habe ich jetzt mittlerweile meine 50er-Leitung abgegradet. Zum gleichen Preis kriege ich jetzt die 100er. Das war sozusagen mein Treuegeschenk. Da hatte ich eine Mail bekommen. Ist das so traurig, dass du, dass man nur, wenn man droht, was bekommt? Wir werden der Markt völlig funktioniert falsch so. Das ist leider so, ja. Das ist ja bei allem. Nicht nur beim Telefon, auch beim Strom. Aber wie ist denn das? Du bekommst doch regelmäßig eine, also sind ja verpflichtet, regelmäßig dir mitzuteilen, ob du den günstigsten Tarif hast. Richtig. Ja. Das heißt, da lügen die dich ja dann an. Da kriegst du doch eine Standard-Mail mit, sie haben den besten Tarif und fertig. Ne? Also. So. Ja, so, falls es gerade kurz laut wurde, hat gerade jemand eingeparkt? Ist eingeparkt oder hat eingeparkt? Man hat ihn nicht gehört. Er parkte aber, ein. Aber er vielleicht ist das jetzt der richtige Punkt. Hat mir denn schon erwähnt, wo wir sind? Wir sind draußen, ja. Und wo? Das haben wir noch nicht gesagt. Genau, Marc erzählt es uns jetzt. Liebe Leute da draußen, wir befinden uns am U-Bahnhof Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Buchstabierst du gerade? Nee. Komm vorbei. Das ist da vorne an der Wilhelmstraße hier in Berlin-Mitte. Und ja, wir sind direkt zwischen den beiden U-Bahn-Eingängen in so einem kleinen Park. Das heißt, ein bisschen abseits von der Wilhelmstraße. Das heißt, wir haben nicht so viele Hintergrundgeräusche. Aber wie ihr schon gemerkt habt, ein bisschen Fluktuation bei den parkenden Autos. Sie parken ein, sie parken aus, sie kommen an, sie fahren weg. Schalalala, badabada. Genau also, so ist es. Und du jetzt mit der zweiten Strophe, Stefan. Nur mal zur Info, als ich herkommen wollte, habe ich versucht, den Straßennamen einzugeben ins... Navi? Ja, ins Fußgängernavi. Hat nicht geklappt, hast du Mohrenstraße eingegeben. Ja, richtig. Ja, und das wirft da immer noch korrekt aus. Wie heißt denn die Straße jetzt? Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Ja. Okay, muss man AWA. AWA, ja, okay, super. Aber es ist auch bei der BVG, kannst du beides eingeben. Sind hier übrigens, welche Botschaft ist das? Ist das die koreanische? Nein, da ist haben die wir... tschechische. Es ist die tschechische und Marc behauptet... Tschechische Zentrum steht doch da. Ja. Marc hat gesagt, die gibt es nicht mehr, weil das so leer aussieht. Nee, ich glaube, die ist doch, die ist im Betrieb da stehen. Die ist verdunkelt, ne? Ich habe regelmäßig, also ich bin ja auch öfter da auch Diplomatenautos vorne stehen. Also die gibt es noch, ja. Ich bin der Meinung, die ist noch im Betrieb, ja. Würde ich nämlich auch sagen. Es hängt aber komischerweise keine Flagge draußen, das wundert mich ein bisschen. Hängt die vielleicht auf der anderen Seite? Ich sag euch, sie haben das Ding aufgegeben. Aber Tschechien gibt es noch. Also die Tschechische Republik. Tschechien darf man nicht mehr sagen. Laut meinen Informationen ist das absolut sofort. Und wenn du aus dem Land raus willst, musst du hier einfach nur in die tschechische Botschaft und dann wartest du ein bisschen und dann wird... drei Wochen später bist du dann in Bulgarien. Kurze Wissensfrage, wisst ihr das? Also ich habe mal gehört, Tschechien sagt man nicht mehr. Nein, Tschechische Republik, Tschechien. Genau. Und das andere war Slowakei. Tschechien ist negativ irgendwie. Ach so? Ja, genauso wie die Türkei ja jetzt auch in Englisch nicht mehr Türkei heißt, sondern Türkei. Weil Türkei ja... Der Truthahn. Genau. Türkei ist der türkische Begriff von der Türkei. Türkei. Ja, Türkei. Und Türkei stimmt? Sagt man Türkei. Auch in Englisch. Ja, ja. Ach, ich weiß es nicht. Ja. Türkei. Ja, ich hatte ja mal... Aber dann heißt es, dass Deutschland dann auch nicht mehr Weißbrot heißt? Oder Kartoffel? nicht mehr Weißwurst, ja. Okay. Ja, so ist das. Also, wir sind zum ersten Mal seit langem wieder draußen, nicht in meinem Büro. Nee, der Winter ist vorbei, aber... Das liegt auch daran, weil ich heute Urlaub habe und deswegen sind wir nicht in mein Büro gegangen. Warum hast du heute Urlaub? Weil ich es kann. Einfach so? Ja, weil man natürlich auch seinen Resturlaub irgendwann nehmen muss. Urlaub? Sonst verfällt er. Ich habe gute Arbeitskonditionen, Urlaub. Ja. Wenn ich würde da gleich anschließen wollen. Ja, wenn gerne. Du, Überleitung liebe ich. Okay, pass auf. Wir machen ein Rätsel. Rätselzeit. Also ich nenne euch ein paar... Arbeitskonditionen und ihr müsst erraten, welchen Beruf ich beschreibe. Ach so, okay. Ja. Also, gut zuhören. 3.180 Euro brutto. BVG-Busfahrer. Es geht doch noch weiter. 225 Euro Fahrdienstzulage, bis zu 80 Euro Dienstkleidungspauschale, 25% Nachtzuschlag und Wochenendzuschlag, 135% Feiertagszuschlag, 2.000 Euro Weihnachtsgeld, 500 Euro Urlaubsgeld, 30 Urlaubstage und 37,5 Stunden Vollzeit. Und das sind nicht die Konditionen, die gefordert werden, sondern die aktuell gelten. Ja, die wollen mehr. Ja. Oh, jetzt haben wir gleich hier so ein... Nee, wollte ich einfach mal, weil ich hatte mich immer gefragt, man fragt sich immer, sind die Streiks alle berechtigt und so. Vielleicht geht es auch gar nicht ums Geld, sondern um irgendwas anderes noch. Wir wissen, es geht um Lenkzeiten, aber... Na genau, aktuell geht es ja nicht ums Geld. Ich fand die Zahlen sehr interessant, weil das Bild, was gezeichnet wird, ist ja mal ein ganz anderes. Ja. Da dachte ich immer, ich habe die Zahlen vertauscht und es sind nur 1.380 Euro brutto und nur 2 Euro Weihnachtsgeld. Aber... Na, Teile davon, darum geht es gerade, ne? Um Urlaubsgeld und um ich wollte das nur mal der Transparenz halber in die Runde werfen. Das ist eine Information von einer Tageszeitung, von irgendeiner großen. Deswegen denke ich, dass es gut recherchiert ist. T-Online war es gewesen. Okay, schöne Tageszeitung? Nee, ja, ein das ist doch alles eins heute. Irgendein journalistisches Medium. Genau. Ja. Genau. Und er hat das Boulevardmagazin. Genau. Heute wurde ja wieder verhandelt. Und da kann man auch nochmal Zahlen nennen. Heute war, glaube ich, die vierte Verhandlungsrunde. Und ja. Insgesamt haben wir schon 3 Tage gestreikt. 3 Tage Streik bei der 4. Verhandlungsrunde. Ist das muss viel? Man sich auch mal, also ich finde das schon das krass, ehrlich gesagt. Also ich sage ja immer, Verdi muss ja auch mal was leisten. Man zahlt da als Verdi-Mitglied regelmäßig, möchte auch was zurückhaben. Ja, also ich habe heute noch nichts gehört, wie das ausgegangen ist, aber dem Vernehmen nach, ist natürlich der nächste Streik nur eine Frage der Zeit, wenn es keine Einigung gibt. 2000 Euro Weihnachtsgeld, krass. Oh, hätte ich auch gern. Weihnachtsgeld, sowas kenne ich nur vom Hören. 500 sagen. Euro Urlaubsgeld, du gehst in Urlaubsgeld, Urlaub. Sowas kenne ich nur vom Hören. War, sagen. Genau, und ich frage mich dann immer. 30 Urlaubstage, dafür musste ich im vorigen Unternehmen 20 Jahre drin sein. Ja, aber 30 Tage ist mittlerweile schon Standard. Das für Einstieg? Für Einstieg ist schon Wahnsinn, ja. Also es ging hier um einen ausgebildeten Busfahrer oder Straßenmann, U-Bahn-Fahrer. Genau. Ausgebildeten Busfahrer und dem Artikel nach beim Einstieg. Mhm. Ja. Gut. So ist das. Gut. Na gut. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Denn das war ja auch ein Teil unserer letzten 2 Wochen. 2 Streiktage, wo der öffentliche Nahverkehr nicht ging. Und das fiel genau in meine Urlaubszeit. Aber zum Glück hat mich ein Nachbar zum Bahnhof, zur S-Bahn Stimmt, gefahren. Du warst in Chemnitz. In Chemnitz war ich, genau. Habe auch die Bettensteuer bezahlt. Gott. Hast du gesehen? Ja, ne? Hab ich gesehen. Bettensteuer. Ja. Wie viel Euro? 4 Euro noch was? 5%. Ja, das ist ja von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ja. Und ich habe extra nochmal nachgefragt, gibt es seit Anfang 2024 in Chemnitz. Ja. Ja. Wir hatten das in der letzten Folge ein bisschen aufgeschlüsselt. So ist es. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Chemnitz mit auf dem Schirm hatten. Natürlich hast du es extra recherchiert. Na? Ja, ja Marc, jetzt zu dir. Ja. Wie waren deine letzten beiden Wochen? Wir sehen keine Schrammen, keine Beulen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das Fahrrad sieht auch gut aus. Profis hinterlässt keine sichtbaren Spuren. Stimmt, der Einbrecher hinterlässt keine Spuren, ja. Also, es ergab sich zu der Zeit, dass ich auf einen 60. Geburtstag eingeladen war. Es war nicht dein eigener, zum Glück. Das war also ein großes Hallo. Da wurde zum Tanz aufgespielt, da wurde für Speis und Trank gesorgt, dass es nur so eine Wonne war. Und da wurde gefeiert, wo du sagst, 60 ist definitiv das neue 40. Mhm. Es gab eine Vorgabe, seht doch mal zu, dass ihr euch ein bisschen fancy anzieht irgendwie. Macht irgendwas Verrücktes. Oh. Zieht irgendwie eine nette Klamotte an oder was weiß ich, setzt euch eine Perücke auf, eine lustige Brille, falsche Zähne. Also alles, was du schon hast quasi, wolltest du sagen. Nein. Wie bist du wirklich dahin gegangen? Jetzt bin ich gespannt. Ich war dann am Alex bei Deiters. Das ist okay. Dieser Laden, wo man so preiswerte Kostüme aus kriegt. Der Geissens-Family. Bitte? Das ist aus der Geissens-Family. Ah, okay. Sympathisch. Sympathisch. Ah, okay. Ja, ich stehe dazu. Junkie. Zack. Also großes Kostümgeschäft. Großes Kostümgeschäft, Discounter. Genau. Und Kostüm-Discounter. Um da irgendwas zu finden, was ich irgendwie, was man sich in die Haare steckt oder eine rote Nase, sonst irgendwas. Hab dann aber irgendwie da nichts gefunden. Was hatte ich denn schon in der Hand? Ach ja, so Ohrstecker und dann waren da so aus Plastik quasi geformte so Haribo-Bärchen. Und dann dachte ich, ja, dann haben sie ja noch so Haribo-T-Shirts, aber dann waren mir zu teuer. Und dann hatten sie so Hawaii-Hemden so mit lustigen Motiven. Und dachte ich, ja, sowas habe ich eh noch zu Hause. Nee, komm, lass mal. Und auf dem Weg zum Ausgang habe ich dann gesehen, Moment, was ist denn das da? Das ist so Spray für die Haare, manche nennen es auch Haarspray, ja. Versetzt mit Farbpigmenten. Da Ui. Kann man sich also temporär einfach Farbe ins Haar sprühen. Beim nächsten Waschen ist es raus. Und beim nächsten Waschen ja, cool. Ist es raus, Stefan. Hoffste. Ja, das ist die Werbung. Darauf darfst du nicht rinfallen, mein Großer. Warum hast du eigentlich so bunte Haare heute? Ja, jetzt ist ja alles schon wieder weg. Es ist ja schon wieder Schnee von gestern. Ja, also Haare rot gemacht. War auch ein Mörder-Hallo, Mörder-Gag. Ist gut angekommen. Mhm. Ich hatte so ja noch ein bisschen was übrig, hatte ich auch mitgenommen. Und wir hatten da auch 2 Patienten, die hatten schon sehr helle, um nicht zu sagen, schon weiße Haare. Und habe ich denen angeboten, sage ich, naja, so fancy siehst du heute nicht aus, komm, wenigstens noch so einen roten Streifen ins Haar. Ja. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Ja. Haben es auch tatsächlich mit sich machen lassen. Jetzt, wo die Sache vorbei ist, habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, abends nach Hause kommen und noch vorm Schlafen gehen, sich die Haare zu waschen, ja, ist natürlich irgendwie ganz normal, aber sollte man schon extrem gründlich machen. Mhm. Also als ich mir am nächsten Morgen dann zum zweiten Mal die Haare wusch, da war der Schaum immer noch so ein bisschen rosa gefärbt. Also es ist doch deutlich hartnäckiger, als es die Verpackung und die Werbung eben besagt hatte. Na, jedenfalls, mein schlechtes Gewissen rührt natürlich daher, dass ich die Leute nicht eingehend davor gewarnt habe. Leute, ich hoffe, ihr wascht euch noch die Haare, bevor ihr euch ins Bett legt. Ja. Weil da war natürlich auch ordentlich Alkohol im Spiel. Ja. Eieiei. Aber gut, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich kann ja immer noch mal anrufen und fragen, wie es war. Ich bin morgens wach geworden mit einer Platzwunde. Genau. Also sie mussten nichts unterschreiben, das ist ja schon mal gut. Aber das war ein ganz schönes Erlebnis. Und ich fand es so eigentlich auch ganz, ganz lustig, dass ich jetzt mit dem Gedanken spiele, mir mal wieder die Haare zu färben. Ui. Oder besser gesagt, färben zu lassen. Also entweder einfach mal wieder hell machen, so richtig schön schon blondig. Oder die Sache mit dem Rot fand ich auch nicht so blöd. Vielleicht auch einfach nur mal so eine Dose da. Ja. Strähnchen bei so kurzen Haaren. Ja. Aber auf jeden Fall eine coole Idee, weil bei mir steht ja diesen Sommer wieder eine Hochzeit an, zu der ich schon eingeladen bin im Juli. Und dann Stefan, du kannst so färben? Froh sein, dass das momentan bisher nur so viele Hochzeiten sind. Ja. Eines schönen Tages kippt es und dann wären es nur noch Beerdigungen. Oh ja. Obwohl ein Kollege erzählt mir, er war bei einem 100-jährigen Geburtstag und zwar den seiner Mutter. Wow. Das ist was Besonderes. Da kommt dann auch der Bürgermeister. Der kam wirklich, ja? Ja, natürlich. Der kommt immer beim 100. Ja. Ach krass. Wenn er nicht gerade Tennis spielen war oder so. Genau. Mir ist jetzt irgendwie auch nach Tennis. René, du hältst dein Mikro wie ein... Wie ein Rapper. ...angehender Musikant. Ja. Liegt mir vielleicht im Blut. Blut. So. Meine Ohren bluten, aber sing ruhig weiter. Ja, genau. Okay, das heißt, das hat dann noch ein gutes Ende genommen. Wir sehen keine Restbestände, aber möglicherweise eine visuelle Weiterentwicklung. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt Blut geleckt. Ich muss da irgendwas machen. Schön. Und Stefan, sehr fancy, du würdest dir für eine Hochzeit die Haare färben? Oder ich habe an so ein Party-Gag gedacht. Ach so. Stefan würde sich die Haare färben, die drei Dinger. Ja, ich kann sie mir doch mal wachsen lassen vorher einen Monat. Ich kaufe ja so eine Perücke mit so langen Haaren. Ja, das wäre so geil. Das finde ich toll. Nee, scheiß auf die Perücke. Stefan, soll ich mal die Haare wachsen lassen? Nein. Ein bisschen? Er macht eine Mütze mit langen Haaren. Das wird doch schon geil aussehen. Ist ja wieder eine Perücke denn. Ja, eben. Ne? Aber Kinnkunsthaare. Was Haare mit dir machen? Soll ich mal die Perücke mitbringen? Doch, ich würde es so gerne mal sehen. Stefan mit vollem Haar. Tja. Mann, schulterlange Lock. Du kennst mich ja noch. Nimm ein Foto von ihm und befrag die KI. Wie er ja, mit eben, genau. Dann, und so muss dann gehe ich zum Friseur und sage, hier bitte so machen. Ja? Ja. Genau, du gehst so, wie du bist zum Friseur und sagst, bitte schneiden Sie mir die Haare so. Ja. Ranschneiden oder was? Ja, nein, kurz ist schon gut. Und das ist dann schon in Ordnung. Ich kurz, sehe, aber dünn. Stefan ja, hat gut. sich vorbereitet. Nee, das gebe ich dir eine Infografik. Jetzt. Nein, nee, ich habe ein anderes Thema. Ich habe ein... Du willst nochmal... Also ich will wenigstens nochmal, wenn wir schon mal hier... Sag an was dieser, zu unserem Ort, an dem muss wir man jetzt sind. Ja sagen, historischen Stelle ja. sind. Ich finde nicht. An dieser historischen Stelle... Historisch? Naja, kann man jetzt so oder so sehen. Ne? Also falls ihr vorhin gedacht habt, okay, Anton-Wilhelm-Amo-Straße, wo ist das denn? Das ist halt die ehemalige Mohrenstraße, ne? Die ja seit Sommer letzten Jahres nicht mehr so heißt, nach ewiger so Diskussion. Wieder, ja. Wir haben ja auch in einer ganz frühen Folge in den letzten 7 Jahren auch schon darüber berichtet. Das ist wahr. Und haben immer gesagt, naja, das werden wir nicht mehr erleben. Und plötzlich ist es dann doch passiert. Ja? Das ist Berlin. Genau, das ist, hast du richtig erkannt, war 11. Genau. Und dann, 11. Genau. Die letzte Folge habt ihr hoffentlich alle gehört. Ja, also... Wir wollen da jetzt auch nicht zu viel zerreden. Es ist halt jetzt so, wie es ist. Und es ist auch ruhig geworden. Die Mohrenstraßenschilder kleben teilweise noch drunter zur Orientierung. Aber die werden irgendwann auch wegkommen, so nach einem halben Jahr. Also hier in Sichtweite sehe ich davon nichts. Ja, ich habe schon welche gesehen. Ich glaube, auf dem U-Bahnhof sind auch noch welche. Einfach zur Orientierung. Ah, okay. Ne? Damit man noch den alten Namen sieht. Ich muss gestehen, ich habe da nur mit eben Ohr zugehört, ich habe wieder was völlig Falsches verstanden, darf man ja nicht erzählen. Ach so. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, also man sieht hier ja nicht mehr keine Mohren, auch nur ganz wenig Straße. Genau. Aber das meintest du natürlich nicht. Nein, das meine ich natürlich nicht. Genau. Und natürlich hatten wir damals ja auch schon gesagt, selbst diese ganze Diskussion zur Umbenennung, also es ist ja nicht korrekt oder ganz klar übermittelt, ob das mit den Mooren jetzt positiv oder negativ war. Da gibt es ja mehrere Ansätze. Ja, kann man sich den Wikipedia-Artikel mal durchlesen. Genau. Weil ich habe das auch so gelesen, dass es eine Ehrwürdigung ist. Ach, ich glaube, das haben wir schon durchdiskutiert. Das haben wir durch, das brauchen wir heute auch nicht mehr machen. Und ich habe aber gelesen, dass der Anton Wilhelm Amo, er ist halt auf der einen Seite auch, kann man das positiv verbinden, aber auf der anderen Seite hat er auch diesen negativen Aspekt. Ne? Also er gilt hier als erster afrikanischer Doktor der Philosophie. Aber letztendlich gibt es auch zu ihm quasi auch diesen negativen Teil. Aber na, welchen denn? Warte mal, immer um den heißen Brei rum, der Stefan. Ich habe hier gesucht. Muss man meine Notizen suchen. Deswegen konnte ich es jetzt gerade nicht direkt sagen. René füllt die Stille mit ein paar lustigen Geräuschen. Genau, sag das mal bitte. Und weiter so, im Stefan, Studio. Du bist ja dran, das war die Pornmusik. Halt mal bitte kurz. Muss was denn, kurz. Die Kresse? Die was? Ja, das auch. Halt mal bitte kurz. Na was denn? Na die Fresse. Also. Genau. Das ist ein guter Spruch, ja, den merke ich mir. Ja, absolut. Den merke ich mir. Ich habe gleich noch eine ganze Latte guter Sprüche. Du wirst aus dem Merken nicht mehr rauskommen. Das glaube ich, ne? Ich freue mich schon auf die Shownotes. Ihr erfahrt gleich ein paar gute Sprüche. Was? Ja, nee, mach mal, Stefan. Du, wir können auch erstmal Pause machen und sagen den Leuten, wie sie mit uns Kontakt aufnehmen können. In der Zeit kannst du recherchieren. Nee, wir können Stefan auch ruhig den Moment der Peinlichkeit lassen. Nee. Stefan, lest dir sowas noch zu Hause Stefan, durch. Stefan, das ist dein Moment. Genieß ihn. Dein Moment. Dein Moment der Peinlichkeit. Stefan sagt jetzt alles, was ihm schon immer auf dem Herzen lag. Und zwar jetzt. Nee, ich glaube, ich habe diese Notiz rausgenommen. Weil sie zu negativ war. Ich kann die leider nicht mehr wiedergeben. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass die Geburtsstunde vom Anton Wilhelm Amo, der Anton Wilhelm Amo Straße, August 2025 war. Ja. Denn nach 35 Jahren Debatte wurde die Berliner Mohrenstraße offiziell zu Ehren des Philosophen umbenannt. Mhm. Eine weitere Information ist vom U-Bahnhof bis zum Google-Doodle. Denn offenbar hat es Friedrich Wilhelm, wie heißt er nochmal? Anton Wilhelm. Anton Wilhelm Amo hat es offenbar auch zum Google-Doodle geschafft. Mhm. Wir wissen jetzt leider nicht, ob es nur in Deutschland war, aber ich gehe fest davon aus. Er ist ein Gelehrter in 6 Sprachen. Zumindest behauptet man das von ihm. 1727 war er in der Universität Halle und hat sich dort als Student der Philosophie immatrikuliert. Ja, und er ist Verteidiger der Menschenrechte. Siehst du? Also, wer hätte das gedacht? Wenn das kein Grund ist, ihm eine ganze Straße zu widmen, dann weiß ich auch nicht. Ja, also letztendlich ist diese Umbenennung ja eine von vielen und es geht darum, sozusagen diese koloniale Aufarbeitung, die koloniale Geschichte aufzuarbeiten, indem man bestimmte Straßennamen in Frage stellt. Zum Beispiel ist meine zu Hause auch. Nimm mal dein Mikro an den Mund. Ach so, muss ich das Mikro an den Mund nehmen? Ist dann besser? Ja, dann hört man. Es sei denn, du willst Dramaturik machen, dann kannst du auch das Mikrofon genau. Nein. Zum Beispiel wusstest du, dass meine Straße auch auf der Checkliste steht? Nee. Sizilien. Das muss, wonach geht das da? Zizil? Was ist eine Königin Sizilia oder so, ne? So? Könnte ich mir vorstellen. Oder die Blume, die Sizilie, wer kennt sie nicht? Naja, die wird ja nicht irgendwie ein Problem haben. Genau. Okay. Aber ja, jetzt ist es. Also, wir wissen jetzt nicht, was von Anton Wilhelm Amo Negatives zu berichten gibt. Wenn ihr es wisst, schreibt uns. Genau, oder ihr könnt ruft ja mal gucken. An. Ich habe diesen Punkt zwar gelesen, aber kann ihn jetzt nicht exakt wiedergeben. Bevor ich was Falsches sage, sage ich es nicht. Ja. Aber ja. Man findet, glaube ich, in jedem Namen. Vielleicht hat er ja mal im Lidl geklaut. Das wäre blöd. Oder hier in dem Ulrich direkt dran. Nein. Genau. Was gibt es eigentlich im Ulrich? Sieht aus wie ein Fahrradladen. Hit nee. Ulrich. Ulrich ist doch eine ganz bekannte lustige Geschichte. Heißt ja Ulrich Verbrauchermarkt. Ja. Was gibt es da? Also es gibt doch einen am Zoo und Technische Universität ist da direkt um die Ecke und da habe ich ja studiert und da bin ich mit meinen Kommilitonen immer vorbei und einer meinte dann irgendwann, Ulrich Verbrechermarkt. Mhm. Und das war dann so ein geflügeltes Wort bei uns. Ja. Ein gebügeltes Wort? Das war immer lustig, wenn es einer gesagt hat. Aber was gibt es denn im Ulrich jetzt? Das ist wie ein Real, glaube ich, ne? So ein großer Laden. Ein Supermarkt. Einfach. Keine Ahnung. Ja, da kriegst du alles. So ein Discounter, ein Lebensmitteldiscounter. Lebensmitteldiscounter, okay. Ja. Oder gibt es auch Non-Food? Ich weiß es nicht. Oh mein ich glaube, der kommt eigentlich aus Köln. Okay, ne? Dann möchte ich gern über was sprechen, was wir mit Bestimmtheit sagen können. Ja. Wisst ihr, dass jedes Bundesland einen Slogan hat? Ja. Mhm. Ja, okay. Ich sag mal ein, zum Beispiel. Achso, und wir raten das Bundesland dazu. Zum Beispiel. The Land. The Land? The Land. Warte, ich buchstabiere. Ja. T, H, E. Bis dahin nichts Ungewöhnliches. Und dann M-O-N-D. L, N-D. Also the Land. The Land. The Land. Mit Ja, auf welches Bundesland? Welches Bundesland wird so kreativ gewesen sein, diesen Slogan sich The Land. Sagt mir gar nichts. Tja, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz? Gut, richtig. Saarland. Baden-Württemberg. Achso, Baden-Württemberg. The Land. Man sagt doch im Ländle. Im Ländle? Sagt man das? Aber das ist ja, ja doch, Schwaben, Baden-Württemberg. Ja, ja, nein, doch. Das ist schon Bayern. Schon Bayern? Ah, okay. Ja. Weil ich weiß tatsächlich, aber dass Ländle man da unten ist ja so eher vom Schwäbisch. Ländle. Ja, genau, Schwäbisch. Und das ja. ist Baden-Württemberg. Ah, ja, das The Land. Schon hin, ja. Okay, sehr guter Spruch. Jung van Matt ist der Urheber, große bekannte Werbeagentur. Okay. Und die uns noch bei anderen Bundesländern begegnen wird. Ich werde jetzt nicht alle Bundesländer durchgehen. Die haben sich mal richtig gesund gestoßen mit der Nummer. Genau. Wir gehen jetzt ins Nachbarbundesland Bayern. Hm? Slogan? Nicht vergeben, gibt keinen. So, okay. Braucht man auch nicht bei dann Bayern. Nehmen wir mal mehr an mir. Ja, mir ist, das ja. wäre es. Oh, Zapftis. Oder sowas, ja. dann Berlin. Aha. Warte, aber du weißt ihn ja, das weiß nee, ich. Nee, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern. Marc, kennst du den Slogan von Berlin? Berlin tut gut. Ey, woher kennst du den? Naja, ich gucke auch hier Werbung und so. Ist er nämlich nicht. Aber genau. Mach er mal. Nee, war tatsächlich gedacht, mal. 2020, Berlin tut gut, aber aktuell ist es, wir sind ein Berlin. Ja. Wir sind ein Berlin. Von okay. Jung van Matt. Ach so. Ja. Aber warum kriegt man da eigentlich nichts von mit? Da kriegt man wirklich nichts von mit. Ich hätte gedacht, das ist B-Berlin, weil das war einer der... Na, B-Berlin ist die Berlin-Kampagne. Naja, ist ja jetzt da im Prinzip auch nichts anderes. Der Slogan ist ja eine Kampagne. Aber B-Berlin ist ja internationaler Ebene und so der Slogan ist halt auf Bundeslandebene. Nee, B-Berlin ist was, hä? Nein, B-Berlin ist der Markenauftritt um international. Nein, da könnten wir uns jetzt streiten, ob B-Berlin abgelöst wurde durch Wir sind ein Berlin. In der Presse lässt es sich so lesen, als wäre es die Ablösung. Aber auch egal. Noch ein paar andere von Berlin. Sag mal Brandenburg. Nee, erstmal Berlin noch ein paar andere haben alte. Noch. Jeder okay. einmal in Berlin. Okay, nie gehört. Berlin erwartet Sie wieder. Kommen Sie wieder. Berlin ist eine Reise wert. Mhm, den hat man schon mal gehört, aber... Mir geht's Berlin. Mir geht's also, Berlin. Also, was mir bei den Durchgucken des Slogans ganz oft in den Sinn kam, war, hä? Aber wir machen weiter. Brandenburg kurz zu. Brandenburg, genau. Also zu Brandenburg, der perfekte Slogan wäre gewesen, nimm dir Essen mit. Okay. Bleib nicht so lange. Ich muss kurz gucken. Nee, ist es nicht. Ja, nochmal gecheckt. Aber du wolltest es doch eigentlich andersrum machen. Du sagst uns die Slogans. Okay, wir machen wir so. Aber dann machen wir es bei Brandenburg jetzt. Ich löse mal kurz auf. Hm? Es kann so einfach sein. Ja. Passt jetzt gerade zur Situation. Also Brandenburgs Slogan ist, es kann so einfach sein. Hm? Mir fällt es bei vielen der Slogans immer schwer, den Bezug zum Bundesland zu kriegen. Sie hatten vorher neue Perspektiven entdecken. Ja, okay. Dann machen wir jetzt wieder das umgekehrte Spiel. Ich nenne den Slogan und ja. ihr müsst das Bundesland erraten. Mhm. Seit 1999 lautet der Slogan dieses Bundeslandes Bremen erleben. Das Hamburg. Ist ein bisschen schwierig. Ja. Sehr gut. Es ist Bremen, richtig. Ja. So, wir werden jetzt nicht alle durchmachen, aber ich habe noch ein paar Sind denn nur 16? Was ist Mallorca? Und zwar, MV tut gut. Naja, Mecklenburg-Vorpommern. Genau. An Hessen führt kein Weg vorbei. Willst du uns gerade hier... Nein, jetzt kommt einer... Und du suchst nur die Guten raus, ja? Ja. Jetzt kommt einer, der zum Raten ist. Europe's Heartbeat. Europe's Heartbeat. Oh, der auf der Englisch. Herzschlag von ich sage Europa. Einen älteren Spruch, vielleicht hilft es. We love the new. We love the new. Oder auch Germany at its best. Nordrhein-Westfalen. Es muss irgendein englisches Kein. Bundesland sein, vermute ich. Aber ich kann auch falsch liegen. Ich habe keine Ahnung. Nordrhein-Westfalen. Ja, sag ich doch. Kann ja nur so ein großes sein. Aber warum ist der Slogan, hier hast du deine Atmosphäre, Stefan? Endlich. Da machen sogar die Möwen mit. Ja, hat man sogar gehört. Genau, also keine Ahnung, Europe's Heartbeat, Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen nice. Hat offensichtlich eine international Zielgruppe. Ja. Yeah. Gut. Hm. The next one, so geht Sächsisch. Thüringen. Sachsen. Aber ja. dazu Land von Welt, ein älterer Spruch. Hm. Und einer, und da müsst ihr mir bitte helfen, weil ich ihn nicht verstehe. ein noch älterer Spruch, und zwar von 2021 bis 2005, 4 Jahre lang, sagte Sachsen über sich selber, ich bin ein Sexist. Ich bin ein Sexist? Oh. Sexist. Warum den macht man dann man irgendwann sowas? Ich weiß nicht, Unreife? 4 Jahre lang, ich bin ein Sexist. Naja, du darfst ja nicht vergessen, das bestimmt ja nicht einer, sondern da kommt irgendeine Agentur, das ist ja das Schlimme. Die viel Geld, das genau, ist ja das Schlimme, wo dann eine große Runde zusammensitzt und sagt, das ist der Spruch, den nehmen wir. Ein Preis schwebte natürlich auch im Raum. Ja. 1,2 ja. Millionen Euro für Ich bin ein Sexist. Ja. Fantastisch. Kann man mal schlecht. So machen. Ja. Dann, warte, ich habe noch. Das ganze Thema, übrigens auch beim Podcast Gemischtes Hack schon des Öfteren thematisiert, also zumindest zweimal ziemlich ausführlich. Ja. Für denjenigen, der sich für das Thema noch mehr interessiert. Achso, da war das schon mal Thema? Ja, ja. Ah, okay. Dann Niedersachsen.klar. 2016. Und da hat sich Rheinland-Pfalz nicht lumpen lassen und hat sich gesagt, das können wir auch. Mhm. 4 Jahre später Rheinland-Pfalz.gold. Ja. Ekelhaft. Aber, und jetzt kommt es nämlich, und da schließt sich der Kreis, auf diese ganze Geschichte bin ich nur gestoßen, als eine Kollegin sagte, wir machen es einfach. Im Rahmen einer Besprechung beendete sie das Gespräch, wir machen es einfach. Und da sagte ich, du bist ein Genie. Das ist es. Wir machen es einfach. Ja. Das ist doch ein geiler Spruch. Ja. Es ist nur eine Frage der Betonung. Mhm. Aber ich fand diesen Spruch sehr, sehr gut. Auch in der Doppeldeutigkeit. Wir machen es einfach oder wir machen es einfach. Ja. Und den hatte Rheinland-Pfalz zugunsten von Rheinland-Pfalz.gold. Abgesägt. Ja. Seit 2022 ist der Spruch, wir machen es einfach. Und so eine Sprüche sieht man dann auch auf der Autobahn immer, ne? Wenn man das Bundesland ja. wechselt. Ja, was ist der Grund, da und sowas alle zu machen? Paar Jahre geben sie Millionen um ja. Millionen dafür aus. Um die aus. Zu wechseln, ja. Aber es ist ja tatsächlich Werbung fürs Bundesland. Das heißt, damit soll der Tourismus befeuert werden. Ja. Und ich glaube, muss dazu das funktioniert sagen, nicht. Ihr müsst euch wirklich mal, ich glaube, es war The Land, hat eine Webseite, also eine Kampagnenseite dazu. Ja, meistens Kampagnenwebseiten. Ich glaube, die braucht mit langsamem Internet eine halbe Stunde zum Laden, ja? Weil sie sehr hochgradig interaktiv ist. Ah, okay. Also sie ist wirklich sehr, sehr ansprechend. Ja. Das da Laden der Seite dauert nur deswegen so lange, weil man mindestens 20 Mal klicken muss. Nee, das nennen die dann hochinteraktiv. Die Datenschutzbestimmung. Nee, da ist The Land abgebildet mit einzelnen Regionen, warum The Land so geil ist. Ja. Ich glaube, es war The Land, ich bin mir nicht sicher. Ja, genau. Also, ich bin gespannt auf die folgenden Sprüche. Wie wäre denn aus unserer Sicht ein passender Spruch für Berlin zum Beispiel? Na, das ist Berlin. Welt und Sponsoren. Das ist Berlin. Mit dem meisten Berlin-Podcast. Da kiekste. Da kiekste. Der ist gut. Der ist gut. Stimmt, der ist gut. Ja. Der ist wirklich gut. Da bleibst du hier. Da könntest du, stell mal vor, du bildest irgendwas Tolles in Berlin ab und schreibst runter, da kiekste. Ja. Eine bessere Werbung gibt es doch gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich mir okay, Stefan, gedacht habe. Ne? Agentur in Gründung, würde ich sagen. Ja. Du übernimmst das? Wollten wir nicht mal eine Agentur aufmachen, die wir Fischer und Freunde nennen? Endlich ist es soweit. Fischer genau. Friends. Fischermens Friends. Fischermens Friends. Perfekt. Gibt es ja noch gar nicht wahrscheinlich, oder? Nee. Können wir nehmen. Habe ich noch nie gehört. Danke, Marc. Kommt immer auf die Schreibweise an. Ja. Weil wir schreiben es ja mit Ö. Fischer. Stimmt. Berlinerisch, ne? Fischer. Berlinerisch. Genau so ist es. Mit Ö. Oh Mann. Ja, krass. Gut. Aber ja, da kann man. Dann habt ihr ein bisschen was gelernt heute. Da könnt ihr euch jetzt entspannt zurücklegen. Und natürlich wie sagt man, der Appell an die ganzen Kampagnen. Mach die mal bekannter. Nee. Marc wollte sagen, nee. Ja. Nee, nicht bekannter, besser. Das auch, ja. Zum Beispiel, da kiekst du. Da kiekst du, ja. Mach mal Aufkleber und kleben alles voll in der Stadt. Ach shit, ich wollte gerade sagen, das ist doch, dann nehmen wir den für den Podcast. Ja? Aber da gibt es ja nichts zu kicken, da gibt es ja nur was zu hören. Ja, hörst du drin. Kennst du noch? Genau, ja. Grüße an Andrea. Grüße an Andrea, ja. Hörst du drin, das waren noch Zeiten. Das sagst du. Ja. Ja. So, gut. Wie sieht es sonst aus? Wir haben uns vorher nicht. Was ist hier los? Alarm. Jetzt gar nicht besprochen. Hat denn jemand noch ein schönes Thema? Du hast so viele Zettel dabei. Nein, wir sind ja ein bisschen draußen. Ja, die Gartensaison hat jetzt natürlich begonnen. Ja. Letztes Wochenende waren wir das erste Mal im Garten draußen. Ah, okay. Und wir haben ja Auflagen gehabt, irgendwie, dass wir Bäume entfernen sollten. Mhm. Und einen hatten wir uns jetzt noch aufgehoben, war letztes Jahr irgendwie dann auch schon zu spät und wir hatten ja auch andere Sachen irgendwie noch zu tun und es war jetzt etwas schwierig, weil die ganze Zeit war es ja so bitterkalt draußen und auch gefroren etc. Und jetzt zum Ende Februar, also ich weiß gar nicht, der 27. oder so war dann der Sonntag. Also wir hatten dann noch einen Tag Zeit, um den Baum denn noch zu beschneiden oder runterzuschneiden. Genau, seit März darf man es nicht mehr, ne? Weil ab März darfst du denn nicht mehr, wegen Brutzeiten der Vögel etc. Ja. Und das, ja, wie hoch war jetzt dieser Ahorn, den ich da gefällt habe? Naja, sagen wir mal so 8 Meter. Ich schätze jetzt einfach mal. Vielleicht waren es auch nur 6, aber schon ziemlich hoch. Hab so eine Leiter, die kann man so, die hat verschiedene Segmente, die man einzeln ein- und ausklappen kann. Also das Ding komplett ausgefahren. Mhm. Und wenn ich mich dann da schon auf die oberste Sprosse gestellt habe, muss ich schon den Arm nach oben ausstrecken mit meiner Säbelsäge, um dann ein Stückchen da irgendwie zu entfernen, was auch schon bald 2 Meter lang war noch. Mhm. Und zum Glück waren die dann da oben noch nicht mehr so schwer, weil die Äste schon so dünn waren. Und dann habe ich es angesägt und dann konnte ich es mit der Hand dann auffangen und in unseren Garten dann buxieren. Weil das ist ja immer das Problem, du schneidest irgendwas ab und in welche Richtung fällst du denn? Es soll ja nicht in den Garten vom Nachbarn irgendwie reinfallen. Und es ist natürlich, steht der Baum exakt dort, genau am Zaun zwischen unserer und der Nachbarparzelle. Also ganz oben war das alles noch relativ entspannt, bis auf die Tatsache, dass es wahnsinnig hoch war, die Leiter sich schon so ein bisschen durchbog und Tina sagte, nee, ich halte die Leiter nicht fest, im Gegenteil, ich werde ja ordentlich Abstand halten, ich kann ja gar nicht hinsehen. Das zum einen. Das ist die beste Unterstützung, die du kriegen kannst. Naja, wenn man mich bei so einer Arbeit in Ruhe lässt, ist auch nicht so schlecht, dann kann ich mich gut konzentrieren. Ja. Okay, und darunter wurden also die Äste dann natürlich etwas dickerer. Also habe ich mir schön eine Schnur gespannt zwischen meinem Baum und einem Nachbarbaum und die Schnur ordentlich schön straff gehalten, das nächste Stück angesägt, aber auch nicht komplett durch und dann letzten Endes nur noch an der Schnur gezogen, um sicherzustellen, dass es direkt irgendwie in die Richtung fällt, in die ich mir so gedacht hatte. Und danach war es dann zum Glück nicht mehr gefährlich. Ging. Okay, du hast die Gefahrenlage überstanden. Das freut uns. Deswegen heute keine Blutspuren. Ja. Staunlich, ja. Finde ich gut. Aber ja, das ist wirklich so, bis Ende September darf man da nichts beschneiden. Ne? Ab Oktober darf man wieder. Ja. Und da habe ich auch eine Story aus Marzahn, aus Biesdorf. René kennt ja die Ecke Bahnhof Uhletal. Mhm. Und da wollten sie jetzt den Parkplatz erweitern. Zaunerdechse. Ja, da hast du gelesen, ne? Nein, genau. Aber es ist immer die Zaunerdechse. Ja, genau. Und dazu mussten ein paar Bäume sozusagen gefällt werden. Ja. Und jetzt haben wir festgestellt, oh nee, da ist ja wahrscheinlich genau so ein Tier, was du gesagt hast. Ja. Und jetzt das Prozedere, halt warten. Das Prozedere ist tatsächlich so, sie sind verpflichtet, entsprechende Beobachtungen vorzunehmen. Da werden der meist Unternehmen beauftragt. Hoch, ja. Genau. Und die Zauneidechse, ich sage so, jedem Bauherr kannst du Angst einjagen, wenn du sagst, wir haben eine Zauneidechse in der Hosentasche. Mhm. Ne? Weil die Zauneidechse hat schon so einige Bauvorhaben in die Länge gezogen. Das stimmt, ja. Mein Lieblingstier aktuell. Du verteilst die immer aber, sozusagen. Aber ich dachte, du gehst jetzt gerade, das ist ja jetzt nicht so ein Schildbürger-Ding, ne? Aber ich habe, wir hatten eine Folge, die sich auch nannte, von Schildkröten regiert. Ja, genau. Und mir ist die letzten Tage vielleicht ein schöner TV-Tipp untergekommen. Was für ein schöner BMW. Ja, aus elektrischer. Alter, das ist ein Leihwagen wahrscheinlich. Der ist nicht aber schön, der ist groß. Großer Unterschied. Riese, ey. Ja, und zwar habe ich einen, Marc wird langsam kalt, die Fingerspitzen werden weiß. Ja, zieh deinen Handschuh an, Marc. Wir haben, ich habe einen TV-Tipp und zwar auf Extra 3, realer Irrsinn. Und ich werde mal nur ein Beispiel, das man da zu sehen bekommt, beschreiben. Weil ich das Moment, auf Extra 3 geht nicht. Extra 3 selber Mediathek. Ist doch schon eine Sendung. Ja. Ach, dann ist das. Genau, Extra 3 ist eine Sendung. Ist das eine Rubrik in der Sendung? Ah, okay, dann ist das eine Abteilung in der Rubrik. Ja. Oder eine Rubrik in der Sendung. Teil der Sendung genau. Das. Und zwar eine Sache, die es da, die ich gesehen habe, war ein Gin-Hersteller. Also so ein kleiner, so ein Startup-Unternehmer, der wollte seinen Gin verkaufen und dann hieß es, darfst du nicht. Weil der Gin wurde geprüft. Die Flüssigkeit war okay. Die Flasche war okay. Aber auf dem Etikett die Anschrift des Gin-Herstellers war nur fast okay. Denn der Buchstabe E in dem Straßennamen war 0,075 mm zu klein. Aber ja, nur das E. Ja. Nur das E. Und nur das eine E. Er hat zwei E's im Straßennamen. Man hat ihm natürlich mitgeteilt, weil er das ja nicht glauben konnte, dass er jetzt seinen Gin nicht verkaufen darf, deswegen. Man hat ihm mitgeteilt, dass das mikroskopisch geprüft wurde. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, oder? Für wie viel Geld? Da wurde mit einem Mikroskop geprüft, auf 0,075 mm abzüglich ja. Toleranz schon. Das muss einen gestört haben. Ja. So, aber er hat das Problem gelöst gekriegt. Ja? Er hat sich einen Stift gekauft, einen schwarzen, und hat auf dem E einen Punkt gemacht. Ah. Somit war das E dann plötzlich ein bisschen größer, hatte zwar einen kleinen Punkt oben drauf, aber konnte, ist halt eh erkennbar. Man konnte es teilweise vielleicht noch nicht mehr so richtig lesen, weil er natürlich mit dem Filzstift, mit dem er den Punkt gemacht hat, ein bisschen über diese filigrane Kante des oberen Bogens kam. Aber die Welt ist wieder in Ordnung. Ja, so einfach. Deutschland, ist deine Bürokraten. Ich sag's dir. Ja. Also wie man die auf die Idee kommt, dann auch das nachzumachen. Du musst jeden einzelnen Buchstaben nachgemessen haben. Ja. Und beim E hat er festgestellt, nein, das geht nicht. Da muss ich noch mal das Mikroskop. Genau. Da muss ich noch mal das Mikroskop dazu holen. Das klingt schon irrsinnig. Also ja. Die Idee dahinter ist klar, aber wenn man es mal so hört, so die Ausprägung Manche dieser Leute? Prinzipien, dieser Paragraphenreiterei. Ja. Also die Sendung lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Ich habe es in der Mediathek gefunden. Ansonsten gibt es ja auch Reactions bei YouTube oder so Bahnschrankengeschichten und so, wo ja. Die Brücke schon steht. Aber man durfte nur die Brücke bauen, nicht die Auffahrten. Mhm. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Alles. Man mag es nicht glauben, aber ja. Ja. Wenn ihr mal Langeweile habt an einem dieser letzten kalten Frühlingstage, die hier noch vor uns liegen, zieht euch das auf jeden Fall rein. Ja. Marc, haben wir schon einen Termin für die Gartenparty? Welche Gartenparty? Alle nächsten Podcast-Aufzeichnungen sind bei Marc im Garten. Ja, stimmt. Ja, also da freue ich mich schon sehr drauf, mal mit euch eine Podcast-Folge da draußen aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen aus meinem Garten. Ja. Also ja, Marc guckt schon in den Kalender. Ja, genau. Marc sucht gerade einen Termin raus. Nein, das tue ich nicht. Das ist super nett. Mir ist auch was aufgefallen, weil ich ja Zug gefahren bin. Und wollte ich mal fragen, ob ich auch das schon mal aufgefallen ist. Es kam mir nämlich vor wie im Flugzeug, dass die Leute, wenn die Station angesagt wird, alle schon aufstehen, sich an die Tür stellen und eine Riesenschlange sich schon bildet. Und dann hält der Zug aber nochmal zwischendurch, wenn Signalrot ist, und dann steht man vielleicht nochmal 10 Minuten, bevor man überhaupt im Bahnhof angekommen ist. Ist ja, euch dieses Phänomen ja, bekannt? Ja, Standard. Hannover habe ich schon so oft erlebt, dass der Zug gerade Hannover vorm Bahnhof stehen bleibt ja. Und dann 10 Minuten wartet. Aber dafür gibt es ja sicherlich auch immer eine gute Erklärung. Ich vermute mal, dass der Bahnhof noch voll ist. Ja. Dass ein vorausfahrender Zug. Stimmt, das ist ja auch eine sehr häufige Ausrede. Wieso ist das eine Ausrede? Die werden doch nicht einfach so. Ein Grund, eine Begründung. Ja. Der Bahnhof ist noch belegt aufgrund eines vorausfahrenden Zuges. Genau, jetzt bin ich gespannt auf die Überraschung, wie die Wahrheit aussieht. Nee, das wird dann sowas gewesen sein. Ne? Nee, achso. Ja. Das heißt, für dich war jetzt nur die Information. Nee, das ist, kommt mir vor wie im Flugzeug, da ist es ja auch so, ne? Achso. Das Flugzeug landet, alle stehen auf, obwohl gesagt wird, bitte bleiben Sie noch sitzen. Ach, du meinst, dass die Leute mal schon aufspringen, ja. Obwohl der Zug noch in die Bahn. Ja, die freuen sich halt rauszukommen. Also mir geht das auch so. Ich freue ja, mich. Sind dumm. Nein, ja, ich freue so mich, freu mich nach. Du freust zwei dich Stunden, in Hannover auszusteigen? Ich freue mich nach 2 Stunden Zugfahrt, dass ich endlich aus dem Zug rauskomme. Ja. Ich bin immer ganz hibbelig schon. Ich glaube, da siehst du die entspannten Leute und die weniger entspannten Leute. Die dann sitzen bleiben bis zum Ende. Die entspannten Leute, die sitzen bleiben bis zum Ende, sind dann auch die, die aus Versehen dann 2 Stationen weiterfahren, als sie wollten. Das passiert nicht. Der Zug hält schon an. Da bin ich vorsichtig. Manchmal hält er so kurz nur. Na, ich habe schon mal erlebt, da wollte einer aussteigen. Ja. Also ich bin eingestiegen in den Zug, habe mich ins Abteil gesetzt, war so eins mit so einer Schiebetür. Mhm. Und sie wollte aussteigen. Das Problem war, sie ist nicht rausgekommen, weil ja. Der Rucksack wollte nicht mit. Ja. Der Rucksack ist einfach auf dem Sitz sitzen geblieben. Sie zerrte und zottelte an diesem Rucksack. Und dann der ließ sich nicht Stress. Mitnehmen. Ja. Und die hat wirklich Stress bekommen. Die war dann wirklich soweit, sie wollte ihren, der Rucksackgurt hatte sich offenbar verfangen, wollte den Rucksackgurt abreißen. Und letztendlich war nichts weiter, als dass sich die Rucksackschnalle zwischen den 2 Sitzen so eingefädelt hat. Das passiert hat. Mir manchmal im Bus, wenn du hier meinen Rucksack hast. Ne? Ich sehe schon, Stefan springt auf und flatsch. Genau, verhaken sich manchmal ja, in den genau. Sitzen. Und wenn du dann losrennst, dann manchmal machst du das auch, wenn neben dir jemand mit dem Rucksack sitzt, dass du deinen Clipser in den anderen das ist eine geile Idee. Selbstverständlich. Ja, siehste, man muss nur drüber sprechen. Oh, da muss ich wohl mit aussteigen. Ja, genau. Ich ziehe die ganzen Leute hinterher. Ja. Eine Kette. Wir bilden eine Kette. Genau. Oh mein Gott. So ist ja. Das. Ja, wann steht euer nächster Urlaub an? Ist denn schon was geplant? Wir haben fast Frühling. Meteorologisch ja, ist der Frühling da. Ende April. Ende April. Ende April. Okay. Ja, dann machen wir zwei Wochen Gartenurlaub. Wo? Gartenurlaub. Ach so, im Garten. Also, Frühjahrsputz. Schlaft ihr dann da? Nein. Bis dann. Aber was ist das dann für Urlaub? Achso, du machst Urlaub von der Arbeit und fährst dann jeden Tag im Garten. Ich mache definitiv Urlaub von der Arbeit. Mhm. Das können wir schon mal so festhalten. Aber zu der Jahreszeit fahren wir dann nicht weg, weil hier ist es dann schön. Und im Garten müssen und wollen wir noch so viel machen. Also ja, haben wir gesagt, machen wir da Arbeitsurlaub im Garten. Das ist eine coole Idee. Und das ist ja auch Erholung, auf jeden Fall. Ja, es wird toll. Also ich werde im Mai nach Osnabrück fahren. Oh, ein paar Tage. Schon wieder? Ja. Ja, dein Osnabrück ist dein Chemnitz, ja. Ja, das ist mein Chemnitz. Das ist mein Richtig, mein Chemnitz, Osnabrück. Dein Chemnitz, genau. Nee, aber so Ostern oder so? Irgendwas? Ostern ist ja schon in 4 Wochen. Ja. Das ist der Wahnsinn. In 4 Wochen ist Ostern. Wahnsinn. Kannst du dir das vorstellen? Anfang April schon. Und ich glaube, in 4 Wochen sind dann auch schon 2 Wochen Osterferien. Die letzte Märzwoche geht es ja schon los. Was interessieren mich denn die Osterferien? Ja, da weißt du, dass die Bahn voll wird. Super. Oder leer, je nachdem. Ne? Ja, ich bin wieder Parkplatz vom Haus. Also wir haben jetzt schon wieder Anfang März, also gefühlt ist das Jahr schon wieder so im Rennen, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf den Frühling und auf die warme Jahreszeit. Du freust dich schon wieder auf den ersten Stollen, gibst du dazu? Nee, das ist ja nicht so meins. So mit Süßen bin ich nicht so. Nee. Nö, außer den täglichen Kuchen. Die erste Weihnachtsgans des außer Jahres. Kuchen, genau, richtig, ne? Ja. Wann so hast du letztes Mal Kuchen gegessen? gestern. Was gab's für Kuchen? Gestern. Rührkuchen. Rührkuchen. Den isst du ziemlich häufig. Ja, ist mein Standardkuchen. Da würde ich mal zum Arzt gehen. Das ist doch langweilig. Der schmeckt doch auch kaum nach irgendwas. Doch, den kann man schon essen. Ne, er mag seinen Kuchen lieber gerührt statt geschüttelt. Das ist doch aber so, dass man, also wo bleibt denn da der Genuss? Das ist doch dann wie eine Stulle. So. Willst du jetzt behaupten, dass man Rührkuchen nicht genießen kann? Na, ja, eben. Genau mit das. Mit einer Kaffeetasse dazu? Das ist doch eine tolle Kaffeemaschine. Mit einer Kaffeetasse dazu? Ja. Habe ich das wirklich so gesagt? Ja. Ich hab auch gerade gedacht, das hast du falsch betont. Das heißt Kaffeetasse. Richtig. Ich wollte gucken, ob ihr es merkt. Ja. So ist das. Siehst du, mir wird langsam auch kalt. Stefan, nein, das ist dein Kuchen. Und richtig, wenn du darauf stehst und wenn er dir nicht langweilig wird. Ich meine, wer im Glashaus sitzt, ich gehe jede Woche seit Monaten irgendwie zu meinem neuen Lieblingschinesen, dem Lucky Star nach Friedrichstraße mit meinen Arbeitskollegen. Und ich esse da immer die M5 mit Huhn. Das ist fantastisch und das ist mir nach den ganzen Monaten auch noch nicht langweilig geworden. Jeden Dienstag freue ich mich da drauf. Ja. Da könnte ich mit der Blechtrommel um Weihnachtsbaum rennen, so geil. Siehst du, so hat jeder seine Leidenschaft. Seine Genuss, ne? Du bist halt so ein Glutamat-Junkie und Stefan ist halt der Rührkuchentyp. Ja, es gibt natürlich auch Tage, wo man mal einen besonderen Kuchen isst, vom Bäcker oder so, ja. Ja, irgendwas, was man zum Rührkuchen dazu essen kann. Richtig. Ich verstehe schon. Ein Keks. Ja. Und aber ganz wichtig ist die Kaffeetasse und dann ist alles super. Genau, die Kaffeetasse, richtig. René, wie sieht es denn bei dir aus mit einer Kuchenmahlzeit? Nee, danke. Nee? Also ich habe tatsächlich jetzt die letzten beiden Tage Kuchen gegessen, aha, weil fürs Kind musste Kuchen für die Schule gebacken werden. Ah. Und dann wurde daraus gleich so eine Massenproduktion. Und dann hast du auch was abgekriegt. Habe ich tatsächlich auch was abbekommen. Das ist es gut. War ein Rührkuchen mit Schoko-Überzug. Siehste? Ein Rührkuchen? Weiß ich nicht. Es war halt so ein Kuchen. Es war halt irgendein Kuchen. Ja, also, du stell mir doch Sand, nicht so eine ist Frage. Ist das Sandkuchen? Ich habe doch keine Ahnung. So wie Marmorkuchen, nur nicht mit Marmor, sondern mit Schokosplittern. Und Schoko-Überzug. Irgendeine gute Backmischung. Das ist ein Zitronenkuchen ohne Zitrone. Also so, okay. Das klingt nach Backmischung. Ist das Sandkuchen? Ja, Backmischung. Ja, ist okay. Ist doch lecker. Du musst aber auch erstmal hinkriegen. Wenn kannst ich eine Backmischung in die Hand bekäme, dann würde da nichts draus werden. Bringst du nächstes Mal mit einfach. Schlamm vielleicht. Ja. Schlammpackung. Schlammkuchen. Ihr wisst ja, seit letztem Jahr brauche ich keine Backmischung mehr. Weil? Naja, richtiges Rezept gefunden. Ach ja, stimmt. Was warten wir ja noch auf den... Ach hier, ich kann mich nur an deine steinharten Kekse erinnern. Also wenn der Kuchen genauso ist. Nee, die Zahnbehandlung läuft noch. Ja. Übrigens, Zahnrechnung schicke ich dir. Genau. Was für ein Kuchen denn? Sag mal Namen. Na, ich habe erzählt, dass wir da Apfelkuchen gemacht haben. Genau. Und dann auch irgendwie auch mal mit Mangos oder mit Kirschen, mit Heidelbeeren. Apfelkuchen mit ich ja gar nicht. Sein American Super. Pie. Also warmer Apfel, also Apfel warm machen finde ich so unanständig. Ja. Mag ich nicht. Ach doch. Unanständig. Dann nehme ich René sein Stück, das ist okay. Sehr gerne. Ja. René bekommt die Schlagsahne und wir nehmen das leckere Zeug. Ja, genau. Ah, ja. Sagt man Satz mit Schlagsahne. Ein Schlag und die Sahne, Menge Sterne. Nee, ist nicht mit Schlagsahne, alles gut. Ja, siehst du? Oh mein Gott. Aua, aua. Also wir haben jetzt hier wirklich einen komischen Platz ausgesucht, weil genau der eine Parkplatz neben unserer Aufnahmesituation, der ist hier am meisten frequentiert. Ja. Das geht hier rein und raus, der BMW raus, der Cupra rein. Ich habe den BMW gar nicht rausfahren hören. Hm? Ja, der war doch auch epileptisch. Wir sind hier in der Zone 15. Ja, Parkzone 15. Richtig. Ja. Gut. Gibt es sonst noch irgendwelche hilfreichen Tipps für unsere Zuhörer? Ja, ist kein gelben Schnee. Ja, kick nach rechts und links, wenn du über die Straße gehst. Das wäre gut. Das wäre ja fast schief gegangen. Der Halbdiplomat, der aus seinem Cupra gestiegen ist, aus seinem Diplomaten. Stimmt das schon. Der wollte einfach über die schmale Straße, aber welche, ohne zu gucken. Und da hätte er beinahe hier die Fahrräder. Hätte hier fast Diplomat auf der Windschutzscheibe gegeben. Lass mich doch mal ausreden. Da kamen Radfahrer vorbei und die hätten ihn beinahe umgekarrt. So, okay. Jetzt du. Zu welcher Botschaft geht er? Weil hier steht ja noch ein Diplomatenauto. Nee, hier sind Nein, ganz wie viele. Alle anderen Diplomaten vor ihm geht er zu Ulrich Verbrechermarkt. Ja. Und was holt er da? Gute Frage. Tja. Nee, aber die gehen alle nur da rein. Die können ihn dann ja nachher interviewen, wenn er zurückkommt. Auch immer Angela Merkel einkaufen gegangen. Kann das sein, dass das vielleicht gar kein Discounter ist, sondern der Eingang der geheime Eingang? Ja. Alle denken, die gehen zu Ulrich. Und genau, aber dabei ist es gar nicht. Habe ich mal gehört. Ja? Dass das so ein Agentending ist. Na, warum und zwar nehmen wir da, wo viele Leute sind, weil dann weißt du nicht, wer ist Agent und wer ist einfach nur Ulrich-Einkäufer. Ja. Naja, egal. Ja. René versucht uns hier einen Bären aufzubinden. Passt ja auch an zu der Berlin. Stelle ein Filmtipp. Ja. Der Film Inception mit Leonardo DiCaprio habe ich neu entdeckt. Okay. Ich habe den Film vor Urzeiten einmal gesehen. Und jetzt hast du das verstanden? Und so richtig verstanden habe ich ihn nach wie vor nicht, aber das ist auch völlig irrelevant. Wichtig ist, du musst immer einen Kreisel dabei haben. Ich gucke ihn nicht, ich höre ihn mir an. Okay. Also ich habe Audio. Endlich einen Film gefunden, weil alle Leute, seit Jahr und Tag wird Hans Zimmer als alter Filmkomponist über den Klee gelobt. Und natürlich gibt es so ein paar Sachen, Fluch der Karibik etc. und so weiter. Aber so richtig herausragend fand ich da nichts. Ich habe mir die Charlie Chaplin-Filme mal angehört. Moment. Jetzt. Ja, was hat es mit Hans Zimmer zu tun? Vollidiot, hinsetzen, Schnauze halten. Film anhören. So. Und der Film Inception, der hat also wirklich eine richtig geile Filmmusik. Also Hans Zimmer von vorne bis hinten alles richtig gemacht. Glückwunsch. Also wirklich mein Respekt. Ganz, ganz großes Tennis. Bin ein großer Fan von. Und jetzt bin ich natürlich angesteckt. Jetzt suche ich noch andere Sachen von ihm. Interstellar wurde mir zum Beispiel empfohlen. Ja. Habe ich mir die ersten 5 Songs angehört und dachte so, nee. Dann hieß es, dann mach mal The Dark Knight Rises. Ersten 5 Dinger angehört. Okay, der Sache gebe ich nochmal eine Chance. Aber Inception kann ich rauf und runter hören. Vorwärts, rückwärts, finde ich immer geil. Weißt du, was ich die ganze Zeit denke? Nichts. Rührkuchen. Na, Rührkuchen. So haben wir doch den Folgentitel schon mal. So. Schon mal gut. René steht nicht so auf Themen, die er nicht selber eingebracht hat. Nein. Ich fand es nur interessant und vielleicht kann ich mir da was mitnehmen, sich einen Film anzuhören. Mhm. Und da musste ich, wie gesagt, daran denken, Charlie Chaplin-Filme sich anhören, ist bestimmt auch sehr interessant. Oh, keine Ahnung, keine Erinnerung. Nee, die sind sehr ruhig wahrscheinlich. Nee, da hast du ja auch Musik. Klaviermusik meistens. Ja. Kann man machen. Ja, schön. Ja, aber kannst ja mal sammeln, wenn du gute Filme hast, wo du sagst, das ist es. Ja, da gibt's schon so einiges. Was ist denn mit Tron? Tron, Wendy Carlos. Disney, 1982, das Original. Tron. Zum Beispiel, aber ich habe mir neulich auch Tron Ares angeguckt, also den aktuellen. Es gibt ja dazwischen, ich glaube, es gibt insgesamt 3 Teile. Es gibt Tron Legacy und Tron Ares. Tron Legacy war es, genau. Und Tron Ares, muss ich sagen, fand ich ganz... Hat mir auch gut gefallen. Die Kritiken waren absolut vernichtend, aber ich habe mir den angeguckt und dachte, boah, wunderbares Popcorn-Kino, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand natürlich interessant die Beziehung zwischen Mensch und Computerprogramm und die Vermenschlichung von Computerprogrammen. Ich fand das... gut, das hast du in allen 3 Teilen. Ja, ich fand das aber auf eine sehr poetische Art und Weise gemacht. Ich habe mich so, wenn man aus dem Business kommt, kann man da vielleicht ein bisschen mehr mit anfangen. Ja, weil meine Programme sind auch meine Sklaven und deswegen habe ich das voll gesehen irgendwie. Ist denn eigentlich Scream 7 schon draußen? Scream 7? Ja. Ja, ich habe Leute gehört oder ich habe irgendwie auf Social Media gesehen, dass Leute, die ich kenne, also ich weiß sich ja gar nicht, ob der schon da ist, aber soll jetzt kommen. Oder vielleicht wollten sie es sich angucken, haben sie deswegen gepostet. Also das steht auf jeden Fall auch auf meinem Plan. Echt? Mal gucken. Ja, kann ich bin nicht so ein Horrorfreund. Ah, ist ja gerade gut. So Thriller, ja, aber so Thriller, Horror. Ja, aber der Final Destination fand ich zum Beispiel sehr unerträglich. Also wahrscheinlich Teil 1. Erstmal Predator Badlands den an. Wollte ich mir tatsächlich mal angucken, eigentlich nur wegen, weil Blockbuster. Ich erwarte da nicht viel. Ja. Aber ein bisschen. Es ist schönes, also dieses, gab es immer damals einen Film Aliens vs. Predator, ja. So als Crossover. Ja. Und das haben sie jetzt da richtig ausgewalzt. Also Badlands, da spielen wirklich, das spielt in beiden Universen. Also auch im Aliens-Universum? Ja. Ah, okay. Ja, das ist nicht so meine Welt. Mit nee, Aliens. Ehrlich gesagt auch nicht so. Predator habe ich nur damals geschaut wegen Arnold Schwarzenegger. Wann war das? 89? Großer Schwarzenegger. Oder 91, Fans, 92, sowas im Dreh? Nee, früher. Ist auch früher. Ja? Okay. Mit Carl Weathers und mein Gott, dann war da noch so ein Wrestler, der dabei war. Und ach so? Ja, ja. Ich kann mich nur an Arnold Schwarzenegger erinnern. Und natürlich Arnie. Carl Weathers, bekannt als Apollo Creed aus den ersten Rocky-Kinofilmen. Mhm. René recherchiert. Nee, ich schreibe mir gerade auf, weil du Wrestler gesagt hast, ich wollte mir auf Join noch Wrestling angucken. Ah, hast du ihn auf eine Idee gebracht? Ja, ich habe so gedacht, irgendwie hatte ich so, ich habe gesehen, dass es da irgend so ein zweistündiges Event oder noch länger, 136 Minuten. Ja. Und da dachte ich so, ach, wisst ihr, der alten Zeiten wegen. Genau. Schaust du mal rein, kriegst du ein paar Flashbacks. Ja, aber so. Ich glaube, wir müssen Marc mal erlösen, weil der wird hier gerade versteinert. Dem ist richtig kalt, glaube ich. Ja, der Finger hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen beruhigt, aber die, ja? die Zehen jetzt ist, so sind die Füße. Und ich wollte auch gerade die Zeit melden. Also wir sind jetzt eine gute Stunde dabei. Richtig, dann würde ich sagen, können wir ja mal zur letzten Rubrik kommen. Ach ja, Mensch. Da war ja noch was. Ich habe heute, wir machen es heute schnell, jeder nur zwei Witze. Ich habe fünf. Können wir gerne mal. Marc wie immer. Nein, René, ich gebe keinen ab. Ich habe nicht mal Rührkuchen. Sie zweimal denselben. Heute mussten sich die Jungs mal vorbereiten, weil wir keinen Phipps-Asmussen-Buch bei haben. Ja, gut ist ja, dass du anfängst. Ja, entschuldige, Stefan, nur weil du das Phipps-Asmussen-Buch vergessen hast. Phipps das steht doch bei dir im Büro. So ist es. Ja. Und ich habe Urlaub. Das ist wahr. Okay, wo sind meine Witze? With no further ado. Ach, hier. Ja. Ich fange einfach mal an. Eine Nachricht an die Entführer meiner Schwiegermutter. Der kleine Finger reicht mir nicht als Beweis. Sehr gut. Oh mein Gott. Bin ich dran? Ja. Okay. Ein Vater geht das erste Mal mit seiner kleinen Tochter ins Fußballstadion. Mhm. Und so auf dem Weg sagt die Tochter zu ihm, Papa, können wir im Stadion dann eine Wurst kaufen? Oh Süße, das tut mir leid. Mama hat mir nur Geld für 4 Bier mitgegeben. Ja. Naja, den kennt man, ne? Sehr gut, sehr gut. Eieiei. Stefan. Bei der Fahrkartenkontrolle. Hä? Sie haben eine Kinderfahrkarte. Na, können Sie mal sehen, wie viel Verspätung der Zug schon hat. Oh. Aha. Okay. Ich hasse es. Du kommst zu jemandem zu Besuch und dann diese blöden Fragen, die einem gestellt werden, wie zum Beispiel, wer sind Sie oder ist das eine Pistole? Mhm. Wer findet es übrigens auch komisch, dass Einhörner erfunden sind, aber Giraffen existieren? Was ist glaubhafter, ein Pferd mit einem Horn oder ein leopardenfarbiges Elchkamel mit einem 4 Meter langen Hals und 2 Hörnern? Ja. Ja, ja, guter Punkt. Sehr gut. Ein Mann hat ein Bewerbungsgespräch bei der Deutschen Bahn. Er kommt 15 Minuten zu spät. Er hat den Job. Wissen Sie, dass Sie 15 Minuten zu spät sind? Ja, oder ist mir scheißegal? Prima, Sie sind eingestellt. Gut, mangels Witz, ich bin ja gar nicht dran. Du bist gar nicht dran. Okay, pass auf. Du, ich weiß gar nicht, welches Kind meine Frau meint, das ich angeblich immer unfair behandle. Ist es der Thomas, der Anton oder dieses fette, hässliche? Ja. Okay, pass auf, ich habe noch einen. Ich habe mir jetzt, ich habe mal einen. Und zwar, Oder liest den hier nur vor. Nee, mach's nicht, ist eine Falle. Ich lese keinen vor, ist eine Falle. Was machst du eigentlich beruflich? Ja, keine Ahnung, ich gehe da trotzdem jeden Tag hin. Oh, sehr gut. Warte mal, einen Bahnwitz habe ich auch noch. Genau, die Deutsche Bahn ist ja eigentlich auch zuverlässig. Denn schließlich ist die regelmäßige Unpünktlichkeit auch eine Form der Zuverlässigkeit. Das ist jetzt aber wissenschaftlich. Ja. Ne, philosophisch fast. Ja. Inserat im lokalen Blättchen. 6-fache Witwe sucht vertrauensvollen Ehemann. Meine Hobbys sind Sammeln von Pilzen im Wald und Kochen. Ja. Gut. Ja. So. Krasser Mercedes, ey. Ja, Stefan, ja. Hast du noch einen? Nee, ich habe okay, ja drei. Okay, dann hau ich noch einen raus. So, dann ist die Sache so viel zu hier. Zwei Witzen. Genau. Die Schlagzeile lautet, dieses Jahr haben nur Frauen das Auto des Jahres gewählt. Gewinner ist das Grüne. Oh, ja, der ist gut. Der gefällt mir. Was hast du eigentlich für ein Auto? Das ist ein grünes. Ja, genau. Ja. Gut. So ist das. Ja, hat jemand noch eine Weisheit? Ansonsten... Nö. Wie? Nö. René hat keine Weisheit? Nein, ich habe keinen Bock, die eine rauszusuchen. Okay. Dann haben wir aber eine Weisheit, können wir noch nachliefern. Einfach machen. Ja. Mach's einfach. Do it. Just do it. Nein, Weisheit, mach's einfach. Mach's einfach. Nein, genau. eine gute Weisheit. Nachdem es ganz oft verschoben wurde, werden wir im März als Berliner endlich eine neue S-Bahn-Linie haben. Es ist endlich soweit. Später mehr. Wird's ein Junge oder ein Mädchen? Lass uns überraschen. Und wo fährt sie lang? Hä? Sie fährt, wir kriegen eine neue S-Bahn? Von Gesundbrunn über Wedding zum Hauptbahnhof. Das ist ja der, jetzt hast du das verraten. Ah, nee, ich wollte gerade sagen, jetzt hast Wedding du den Cliffhanger des Jahres hier platziert. Ich kann es rauspiepen. Aber nee, der Cliffhanger ist nach wie vor da, weil wir wissen ja noch nicht, wie die Linie heißen wird. Stimmt, das ist die S. Ah, jetzt hätte ich es gesagt. Ja. Gut. Okay, super. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es im Kasten. Wir haben es im Kasten und sagen euch natürlich herzlichen Dank fürs Hören. Ja. Und dasselbe gibt es dann nochmal in zwei Wochen. Wir freuen uns auf euch. Ja. Bleibt dran. Bis dahin. Und tschüss. Noch eine schöne Restwoche. Und hier sind die Outtakes. Wir müssen nochmal ein Picture machen. Picture of us. Picture of us. Ja. Wenn jetzt hier Publikum vorbeikommt, ist so. Sieht ein bisschen, also. Ja, für die, die uns nicht sehen, sieht ein bisschen so aus, als wenn wir Straßenmusikanten sind mit unserem Mikrofon. Es fehlt wirklich nur der Teller. Und gleich fährt das Ordnungsamt vorbei und sagt: Zeigen Sie mal bitte Ihre. Ihre Musiklizenz. Ja. Genau. Oh, hörst du die U-Bahn? Oh, mir vibriert es am Hintern. Ja. Krass. Das ist die U-Bahn. Was glaubst du denn, warum Stefan diesen Standort ausgesucht hat? Damit es uns am Hintern vibriert und wir die U-Bahn in voller Härte spüren. Damit der kleine Stefan mal so richtig geil wird. Boah. Ja, ist mir scheißegal. Wie viele Telefone hast du denn bei? Ja. Ach stimmt, mein... Aha, Dr. Dein, Moos dein, Topf. Dein Vanessa-Telefon. Mein Geschäftshandy. Ja, genau. Ihr wisst welche. Ja. Okay, gut. Heute ist ja was Besonderes. Aber ja, ich habe wie immer nicht dran gedacht. Natürlich, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Stefan. So. Du hast heute Geburtstag? Nein, du hast doch nicht Geburtstag. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Ja, woran haben wir denn nicht gedacht? Ja, das wirst du dann sehen. Ich lasse euch voll auflaufen. Na, dann bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir genug uns die Eier geschaukelt. Jetzt müssen wir noch arbeiten. Gerade ist mal so ein, weißt du, da... Ja, doch, kein Trigger. Ich muss dranbleiben. Weißt du, du machst einen Podcast an, hörst die ersten 30 Sekunden und sagst eigentlich, ja, weißt du, ganz klar aus. Und dann hörst du sowas, dann sagst du dir... Okay, gebe ich der Scheiße mal eine Chance. Richtig, so ist es. Habe ich schließlich abonniert. Ich genau. Habe jetzt 3 Stunden, würde ich mir jetzt Zeit dafür nehmen. So ist es. Gut. Ja, dann drück mal auf Stopp. Ich sehe den Knopf leider nicht. Das ist schon so da, wo die rote Lampe leuchtet.